Hans Schiller war seit 1927 in der Verwaltung der Wiener Elektrizitätswerke beschäftigt. Er war Zentralkassier der Gewerkschaft der Angestellten der Stadt Wien und Sektionsleiter der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Favoriten. Am 12. Februar war ich im E-Werk und das war eine ganz komische Sache. Ich habe um 8, halb 9 mit der Arbeit begonnen. Es war dunkel und ich habe Licht brennen gehabt. Auf einmal geht's Licht aus. Ein Kurzschluss. Wir haben in den Sicherungskasten geschaut, alles in Ordnung, alles drinnen. Dann ist mein Licht aufgegangen. Ich war damals noch im Angestelltenbetriebsrat und gehe ins Betriebsratszimmer. Sitzen schon zwei dort, der Obmann und noch ein Kollege. Na, was tun wir denn jetzt? Was wir tun? Schauen, dass wir eine Verbindung herstellen. Jetzt haben wir einmal mit der Gewerkschaft telefoniert. Die Gewerkschaftsleitungen waren alle intakt, komischerweise, nur die Parteileitungen nicht. Was ist, was sollen wir machen, haben wir gefragt. Na, vorläufig gar nichts, vorläufig stillhalten. Wir sind in die Betriebe gegangen. Die Leute haben gewusst, es ist etwas los. Wir haben ihnen gesagt, es ist ein Streik. Wir haben gar nicht gewusst, von wo er ausgegangen ist. Von den Linzern haben wir damals nichts gewusst. Jetzt haben wir einmal geschaut, wer bei uns den Strom ausgeschaltet hat und erfahren, dass es der Genosse Kritzer im E-Werk in der Engelstraße war. Der hat es auf sich genommen und die Maschinen abgestellt. Zugleich hat er die Simmeringer verständigt, die dem auch Folge geleistet haben. In beiden Fällen haben sie die Weisung gegeben, die Maschinen so herzurichten, dass sie momentan nicht wieder in Betrieb gehen können, aber keine Sabotageakte zu setzen. Nichts zerstören, sondern nur Teile herausnehmen, die man dann leicht wieder einbauen kann. Jetzt haben wir gewusst, warum gestreikt wird und haben es einmal unseren Leuten im E-Werk erzählt und gesagt, ihr bleibt alle da, man kann auch streiken, indem man nichts arbeitet, man muss nicht hinausgehen. Ja, die Leute sind beieinander gesessen und haben angefangen, Karten zu spielen, was man halt macht, wenn man sitzt und nichts zu tun hat. Ungefähr um die Mittagszeit ist die erste Weisung gekommen, dass sich der Schutzbund in der Marianengasse sammelt und im Simmeringer E-Werk. Beim Simmeringer E-Werk wird erwartet, dass Polizei und Militär anrückt. Unsere Direktion hat sich überhaupt neutral verhalten. Die hat mit uns geredet, aber überhaupt keine Stellungnahme abgegeben. Wir haben gesagt, na, wollt's nicht doch arbeiten? Nein, wir arbeiten nicht. Dann ist in Simmering, lange bevor sie ins E-Werk in der Marianengasse gekommen sind, ein Schub Militär angekommen. Was will das Militär da? Das Werk besetzen. Ja, was wollt's denn besetzen? Alles, was zum Besetzen ist. Na, so haben sie verhandelt. Ich war nicht dabei, das habe ich erst nachher gehört. Da unten könnt ihr gar nichts besetzen. Wenn's dort wo ankommt, seid ihr überall im Stromkreis drinnen. Haben sie denen Angst gemacht. Da zum Beispiel können sie hineingehen. Von uns geht keiner hinein. Hinein kann man schon gehen, aber lebend kommt niemand heraus. So haben sie die unter Druck gesetzt. Darauf haben sie die Büroräume besetzt, zwei Posten aufgestellt und einen ins Magazin. Aber sie haben nicht versucht, den Betrieb wieder in Gang zu setzen. In die Marianengasse ist eine Polizeiabteilung gekommen, kein Militär, und die haben Druck ausgeübt, den Betrieb wieder in Gang zu setzen. Unsere Leute haben sich nach wie vor geweigert, sie arbeiten heute nichts, auf gar keinen Fall. Wenn ihr es nicht macht, werden es andere machen, aber euch werden wir faschieren. So ungefähr war die Sprache. Wenn ihr nicht arbeiten wollt, werden wir euch verhaften. Na gut, verhaftet sonst. Dafür waren sie aber viel zu wenige. Aber sie haben Leute von der Militärverwaltung gebracht, ein paar Ingenieure, die von den Dingen etwas verstanden haben. Die haben sich das ein bisschen angeschaut und gesagt, Sabotage, dass wir euch aufhängen könnten, habt ihr ja keine gemacht. Na, so blöd sind wir nicht. So ist es hin und her gegangen. Tatsache ist, dass sie nach dreistündiger Arbeit am Abend noch imstande waren, den Betrieb wieder aufzunehmen. Aber es war trotzdem richtig, denn wenn wir wirklich Sabotage geübt hätten, am nächsten Tag hätten sie es ja doch in Betrieb gesetzt und es hätte bei uns unnötige Opfer gegeben.